Und dann habe ich irgendwie mich darüber geärgert, dass es erst am Anfang des Monats diese Quote gab. Und dann haben die rückwirkend 2 Monate das Quotensystem geändert, weil die Leute waren zu gut. Und dann hätten sie zu viel Bonus. Und dann habe ich im großen Teammeeting, weil die beiden oberen Chefs da waren, habe ich gemeint, ich hätte ja kein Problem, wenn sie den Bonus so hochhängen würden, dass man den nicht erreicht. Das wäre mir scheißegal, welche Bonusregelung sie machen würden. Aber zu ihnen käme ja auch keiner und würde rückwirkend sagen, ach, wir haben uns überlegt, sie zahlen jetzt 200 Mark Miete mehr. Und das rückwirkend, ja. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, wenn sie das nicht so telefonieren, wie wir das wollen, dann sind sie wohl nicht die richtige Mitarbeiterin, ja. Und damit waren alle im Teammeeting still. Und das ist der Druck, der ausgearbeitet wird. Und dann diskutiere nochmal mit deinen Kollegen, wir machen eine Gewerkschaft oder so. Die sind erpressbar. Also, und dann nach 8, 9 Stunden plus Überstunden plus Wochenende plus abends bist du in der Regel maulfaul. Also muss ich jetzt ganz einfach sagen, also ich bin die ersten Wochen danach auch nicht mehr ans Telefon und hatte keinen Bock mehr zu kommunizieren. Und da Gewerkschaftsarbeit zu machen, finde ich halt wahnsinnig schwierig. Ja. Ja, darf ich zunächst mal den Referenten danken. Ja. Und dann bin ich ja hier heute die Diskussionsleitung übernehmen. Das, was du gesagt hast, ist ja gerade das eine Problem, dass natürlich mir da einfach die traditionelle Vorstellung von Arbeiterklasse, die sozusagen gebündelt schon vorrätig da liegt und nur auf unsere Bearbeitung wartet, vollkommen aufgeben müssen. Sondern gerade erst die Atomisierung und Zersplitterung von den Leuten und die Möglichkeit, von einem zum anderen zu hüpfen zunächst, von einem Job zum anderen. Ja, gerade scheinbar der Kapitalseite die Illusion gibt, jetzt haben wir endlich mal die schädlichen Gewerkschaften und diese aufbegehrenden Arbeiter los. Jetzt können wir sie im Grund als Einzelne gegeneinander ausspielen und einsetzen. Das war natürlich auch in der alten Ökonomie nicht anders. Wie gesagt, was du erzählst, ist einfach das beliebte Akkordhochsetzen. Ja, nur hat man es früher nicht so schamlos gemacht. Wenn ich mit jemandem arbeiten will und mich organisieren will, dann muss ich mal mindestens mal eine gewisse Zeitspanne die Personen zusammen haben. Und die hast du teilweise gar nicht da. Also wenn ich irgendwas aufbaue, würde ich sagen, okay, ich brauche mindestens ein Jahr, um irgendwas gewerkschaftlich aufzubauen, so ein Grobgerüst. Aber die Leute, die halt wirklich dauerhaft was in der Birne haben und Konsequenzen, sind nicht länger als ein Jahr in so einem Unternehmen. Wobei nur als Frage, das Problem, also schwierig ist, wir können nicht so richtig verallgemeinern, ne? Weil so zum Beispiel, ich habe in Callcenter gearbeitet, da waren alle Vollzeit und so, also ich habe auch in einem gearbeitet, das war so ähnlich wie du, also Studis und Vollzeiter und so. Deswegen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also wie man, und es ist nochmal unterschiedlich, wie die Kooperation abläuft. Es gibt halt Callcenter, da redest du quasi nicht mit deinen anderen Kollegen, also zum Beispiel Bestellservice oder so. Du machst alles alleine quasi. In anderen, wo ich gearbeitet habe, da war das klar, dass entweder, weil die Informationen fehlten, musstest du ständig mit anderen kooperieren, also reden, so, oder sogar irgendwie, dass klar war, du nimmst sowieso nur Informationen auf und dann musst du woanders hingehen und dir die Informationen holen, um das zu bearbeiten. Also es gab dann so Kooperationsketten. Und das bestimmt ja auch sehr dieses Bild, was man hat von, ne, wie kommt man zusammen, auch ob man überhaupt erkennt, dass man mit anderen Kollegen was zusammen machen kann. Aber zu dir eigentlich, also klar, ich glaube, dass es schwierig ist, wenn man mit bestimmten Konzepten da reingeht. Ne, wie du sagst, ne, im Jahr muss man dann, also man müsste eigentlich länger da sein und die Leute müssten sich auch aufeinander beziehen und auf die Firma irgendwie beziehen oder auf den Beruf oder so. Und dann könnten sie ja zusammenkommen und länger auch da was machen. Und so würde ich sagen, ja, stimmt. Aber die Frage ist halt, ob es neue Formen oder andere Formen von Organisierung von also jetzt wahrscheinlich dann nicht in diesem einen Betrieb, aber jetzt sag ich mal von Leuten, die sich auf diese Tätigkeit oder so beziehen, die so eine Vernetzung, also gut, Beispiele sind immer die Wobblies oder so, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, quasi eine Gewerkschaftsorganisation oder wie man das nennt in den USA Anfang des Jahrhunderts, die so Wanderarbeiterinnen organisiert haben und die zum Beispiel, was, ne, wenn man hören würde, das waren ja Leute, die waren neu in den USA und die konnten sich nicht verstehen, nicht verständigen. Also erstmal von daher schon, wie sollen die sich organisieren? Und dann waren die auf der Reise, ne? Also so ein bisschen kennt ihr das vielleicht mit den Hobos, die da unter dem Zug hängen oder so. Also das heißt, die waren noch nie zusammen an einem Ort und trotzdem, also trotz dieser, sag ich mal, erstmal, könnte man auch sagen, atomisierten Geschichten, hatten die Möglichkeiten, sich zu organisieren, halt andere. Und ich würde jetzt wahrscheinlich nicht sagen, wir müssen jetzt die Wobblies organisieren, aber schon zumindest so als Idee, dass es halt auch dann in dem Moment, wo diese Mobilität so hoch ist, wo der Bezug zur Firma so gering ist, was ja eigentlich auch was Positives hat oder auch zu der Tätigkeit, dass wir uns einfach auch andere Sachen überlegen müssen, als wie wir die Leute zusammenbringen oder wie die sich selber sich organisieren. Und was wir da, also so weit, deswegen ist ja auch diese Idee jetzt, eine langfristig arbeitende Gruppe oder so, wie du sagst, in so einem Laden ja gar nicht denkbar. So.